Dialoge Seite 211. Machiavell: In meinem Reich werden Anschläge vorkommen, sie müssen sogar vorkommen. Es wird vielleicht echte Anschläge geben, diesbezüglich übernehme ich keine Bürgschaft. Sicherlich aber wird es künstlich herbeigeführte Anschläge geben. In gewissen Augenblicken kann dies ein ausgezeichnetes Mittel sein, die Sympathie des Volkes für den Herrscher zu erhöhen, wenn seine Volkstümlichkeit schwindet. Indem man den öffentlichen Geist einschüchtert, verschafft man sich dadurch die Möglichkeit zu strengen Schutzmaßnahmen. Die falschen Verschwörungen, deren man sich nur mit größter Vorsicht bedienen darf, bieten noch einen anderen Vorteil. Sie ermöglichen, die echten Anschläge aufzudecken, indem sie die Möglichkeit bieten, Hausdurchsuchungen vorzunehmen und auf die Spur verdächtiger Personen zu kommen. Dialoge Seite 212. Ich beabsichtige übrigens, meine Polizisten in alle Gesellschaftskreise zu stecken.